self-made, original, self-made, original, self-made, original, self-made, original, self-made. Ich hab mich selbst gemacht, ich bin ein Original, Original, Original, self-made. Ich hab mich selbst gemacht, ich bin ein Original, Original, Original, self-made. Original, Original, self-made. Original, Original, self-made. Original, Original, echt als echt. Ich bin self-made, mich hat keiner geformt. Ich formte mich selbst zu dem, was ich bin. Anti alles, asozialer King and best handmade. Arrogant hoch 10, deshalb will ich mit keinem reden. Halte Abstand von jedem, keine Zeit für Gespräche. Wollte mich einfach aus dem Weg gehen, ist doch kein Problem. Eingebildet einfach, weil es so ist, deine Meinung interessiert mich nicht. Also weiß ich für dich, du Bitch. Ah. Warum ich so bin? Einfach weil ich es kann, so fand. Habe mich selbst gemacht, diese Perfektion hätte keiner so hingekriegt. Und jetzt guckst du, wie sie euer Leben fickt. Ich fick hier auf die Welt, Junge. Ich fick hier Geld einfach nur, weil es mir gefällt. Ich habe kein Interesse an Papier mit ein paar Zahlen in solchen hässlichen Farben. Ich bin Spartan, ich brauche keine Designermarken. Ich bin Spartan, ich fick auf Folge Designermarken. Self-made. Ich hab mich selbst gemacht, ich bin ein Original, Original, Original, self-made. Ich hab mich selbst gemacht, ich bin ein Original, Original, Original, self-made. Self-made. Original, Original, self-made. Self-made. Original, Original, self-made. Self-made. Original, Original, self-made. Self-made. Original, Original. Fürchte niemand, keine Angst vor gar nichts. Ja, es stimmt, Chuck ist extrem unsympathisch. Glaub mir, dass das hier der Plan ist. Jahrelang harte Arbeit reingesteckt. Heute kann ich sagen, alles läuft perfekt. Euer Fake-Image knallt wieder auf den Boden der Tatsachen. Wie meine Strafakten reden von Kombis mit Zahnarmer. Bis meine Nach-Kombis ran, die Kombis blasen. Ich hab diese ganzen Plagen, ja. Meine Antwort, ob ich wirklich so bin, zeig dir mein Tattoo. Ja, ich bin King, weil es keiner zweiter gibt. Kein Zweit weit und breit, ich bleib der Beweis für Echtheit. Mit diesen Teilen, die ich auf mein iPhone schreib, jeder Like sitzt und jeder Punch trifft. Self-made, ich bin ein Unikat, eure Mucke nur Plagiat. Keiner, der hier noch was Echtes aussagt, außer Schock, der High ist echt. Guckt so wie an einer Kette glänzt. 100%, 100% authent. Self-made. Ich hab mich selbst gemacht, ich bin ein Original, Original, Original, self-made. Ich hab mich selbst gemacht, ich bin ein Original, Original, Original, self-made. Self-made. Original, Original, self-made. Self-made. Original, Original, self-made. Self-made. Original, Original, self-made. Self-made. Original, Original.